Vernichtung der Freimaurerei durch Enthüllung ihrer Geheimnisse. Neu bearbeitet von Erich Ludendorff, 141-150.000, 1931, Ludendorffs Volkwarte Verlag, München. Vorgelesen für unglaublichkeiten.com im Kalenderjahr 2009.